الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. Ich grüße euch alle liebe Brüder und Schwestern für unseren heutigen Vortrag, und ich freue mich immer noch mehr, wenn ich neue Gesichter unter uns sehe. Das heißt, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala recht leitet immer und immer neue Jugendliche zum geraden Weg. In einer Zeit, wo die Muslime weit entfernt sind von dem Islam. In einer Zeit, wo die jugendlichen Muslime in einem anderen Land, wie zum Beispiel in Deutschland, leben und sie wissen nichts vom Islam. Wenn ich nicht mal sage, ihre Eltern selber wissen gar nicht vom Islam. Wer soll diesen Leuten den Islam beibringen? Man denkt, dass der Islam so ist, dass du Muhammad heißt oder dass du Abdullah heißt und dass du Ramadan fastest. Das ist Islam. Und so haben viele Eltern ihren Kindern das beigebracht. Und sie selber wussten nicht, dass der Islam eine Lebensform ist. Dass der Islam ein großer Schatz, was Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen gegeben hat. Aber wo ist der Islam? Wo? Wenn wir nach dem Islam suchen, dann finden wir das im Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wo ist der Koran? Und wo ist die Sunna? Die sind in der Vitrine. Sie hängen in der Vitrine. Schönen Koran mit Kunst, Schrift. Und Bukhari steht auch in der Vitrine und macht die Vitrine schön. Das ist der Islam heutzutage. Oder man hängt ein paar Rahmen, wo es steht, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Weißt du, was das heißt? قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Lebst du nach diesem Satz? Weißt du, was dieser Satz ist? Oder Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Weißt du, was der Dank gegenüber Allah ist? Der Dank gegenüber Allah ist nicht mit Worte oder mit ein paar Bilder, was wir hängen. Oder paar für diejenigen, die Ketten anziehen, dass er in der Kette zur Ayatul Kursi hängt. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Weiß er, was er da hat? Weiß er, was er von Wissen dort in dieser Aya bekommen kann? Aber leider, heutzutage ist der Islam so geworden, eine Religion, die geerbt wird. Ja? Geerbt. Man bekommt diese Religion von den Eltern. So haben sie gebetet. So haben sie gefastet. Du darfst das nicht, aber warum und wieso? Und was steckt dahinter? Wenn wir nicht unsere Religion lernen, dann gehen wir in die Irre. Und wenn wir unsere Religion nicht kennen, dann kommen die Versuchungen, die um uns sind, sie ziehen uns von unserer Religion weit entfernt weg. Und so geschieht das heutzutage. Die muslimische Jugend, wo sind sie? Sie sind auf der Straße. Oder sie sind in den Diskotheken. Oder sie sind mit Lotto und Toto und Foto oder was das heißt, alles Lottospiel beschäftigt. Oder ihre Hauptbekümmern ist, dass sie die ganze Zeit nur nach Frauen suchen. Das ist ein Muslim. Das ist قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Das ist Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dass du Allah dankst, du musst das mit Taten und in Taten umsetzen, indem du ihn dienst, indem du ihn erwähnst, indem du ihn gedenkst, indem du seine Worte studierst, indem du die Sunna seines Propheten sallallahu alaihi wasallam folgst. Wo bist du davon? Weit entfernt. Und wenn du weit entfernt bist, dann müssen bei dir die Gefahrglocken funktionieren. Du bist in Gefahr. Und jeden Tag und jede Woche hören wir, es gibt Leute, die verstorben sind. Sie sterben. Und wir haben gerade die Ayaten gelesen. Kehrt zu Allah zurück, bevor die Stunde plötzlich kommt. Der Tod kommt und wird dich erreichen. Und da, wenn du die Engel des Todes siehst, sie kommen und du warst von den Sündern, von den großen Sündern und du warst von den Irregehenden, dann kommen sie leider. Da siehst du, was die anderen nicht sehen. Da siehst du das Verborgene. Da siehst du die Engel auf einmal. Du sitzt und du liegst da krank oder weiß ich nicht wie. Und da kommen die Engel. Auf einmal gehörst du uns nicht. Auf einmal gehörst du diesem Leben gar nicht. Du gehörst einem anderen Leben. Auf einmal siehst du sie. Hässliche Gesichter. Du hast niemals zuvor hässlicher gesehen. Stinkender Geruch. Hässliche Kleidung. Sie haben keine Barmherzigkeit, wenn du in ihrem Gesicht siehst, wenn du von den Sündern bist. Sie kommen mit dem Befehl Allahs, mit einem Oberbefehl. Keine Minute, keine Verzögerung, keine Verspätung. Alles ist gezählt. Und sie kriegen den Oberbefehl von Allah subhanahu wa ta'ala, sie kommen. Was hast du für dieses Treffen vorbereitet? Wenn sie zu dir kommen und sagen, ja, ayyatuha nafsul khabitha, du stinkende Seele, komm raus. Allahu Akbar. Willst du, dass du so gerufen wirst? Gefällt dir das, dass du zu den stinkenden Seelen gehörst? Du stinkende Seele, ergebe dich. Komm raus. Jeder von ihnen hat Peitschen. Wir wissen nicht, wie die Peitschen sind. Es ist eine verborgene Welt, was wir nicht sehen. Sie haben Peitschen. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقَ. Und wenn du sehen würdest, wenn die Engel zu den Ungerechten kommen, um ihre Seelen rauszunehmen, sie schlagen ihre Gesichter und sie schlagen ihren Rücken. Gebt eure Seele und kommt zur Strafe Allahs. Sie haben ein Tuch aus der Hölle, ein Tuch aus Feuer. Da bringen sie die Seele rein. A'udhu billah. Hast du keine Angst vor diesem Treffen? Warum bist du so verbunden mit diesseitigem Leben? Das diesseitige Leben ist nur eine vorübergehende Zeit. Du bist für den Jenseits erschaffen. Du bist für das Paradies erschaffen. Dein Name steht im Paradies sowie in der Hölle. Jeder von uns. Jeder von uns, sein Name steht im Paradies, aber auch in der Hölle. Und da wählst du, wohin du willst. Wenn du zu den Moscheen kommst und solche Sitzungen besuchst und deine Gebete bewahrst und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnst, dann gehörst du zu den Rechten. Zu den Leuten der Rechte. Und wenn du zu Diskotheken gehst und zu anderen Gelüste gehst, dann gehörst du zu den Irregehenden. Du hast Zeit, solange du atmest. Du hast Zeit, liebe Bruder. Oder willst du etwa das bekommen? Du bekommst auf einmal schöne Gesichter von den Engeln. Du sagst, oh, marhaba, marhaba, herzlich willkommen, kommt! Auf euch warte ich die ganze Zeit. Sie kommen mit der frohen Botschaft. Sie sagen dir, ja, ayyatuha an-nafsul mutma'inna, ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Du wirst so gerufen, oh du ruhige Seele, komm, komm raus, wohin? Zu dem Wohlgefallen deines Herrn. Komm raus, du sollst Wohlgefallen haben und du sollst Wohlgefallen von Allah haben. Wohin? Zu einem Paradiesgarten, wo dein Name da steht und sie bringen ein Tuch von Paradies. Und da machen sie die Seele und gehen damit hoch. Willst du nicht diesen Zustand haben? Wenn du weit entfernt bist von der Religion Allahs, dann bekommst du das sicherlich, dass die Engel hässlich zu dir kommen. Und dass du, wal-iyadu billah, die Barmherzigkeit Allahs verpasst. Und deswegen, liebe Brüder und Schwestern, kümmern wir uns um unsere Religion. Unser Islam gibt uns die innere Ruhe, die Glückseligkeit, wonach alle Menschen auf der Welt suchen. Alle, die Gelder haben, Besitz und Reichtum, wonach suchen sie? Sie wollen ruhig werden. Sie wollen glücklich sein. Sie wollen ein schönes Leben haben im Innen. Allah subhanahu wa ta'ala gibt denjenigen die Glückseligkeit nur, der auf seinem Weg ist, der ihm dient. Egal wie reich er ist und egal wie arm er ist. Die Ärmste der Erde, und wenn er gläubig ist und auf dem Weg Allahs, er hat die beste Stufe der Glückseligkeit, was ein Milliardär sein ganzes Leben sucht. Allah Ta'ala sagt im Koran, من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Derjenige, der rechtschaffen und Gutes tut und er ist dabei gläubig, Allah gibt ihm ein glückliches Leben. In diesem irdischen Leben. Er gibt ihm ein glückliches Leben. Und am Tag der Auferstehung gibt er ihm den besten Lohn. Also er ist hier Gewinner und am Tag der Auferstehung ist er Gewinner. Und was ist mit dem anderen? Allah Ta'ala sagt über ihn: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Derjenige, der das ablehnt, mich zu gedenken und mich zu erwähnen und an mich zu glauben, derjenige, der das ablehnt, wir werden ihm ein enges, trauriges Leben in diesem irdischen Leben geben. Und am Tag der Auferstehung kommt er blind. Da fragt er, oh mein Herr, warum bin ich blind? Ich war doch sehend und jetzt bin ich auf einmal blind. Da sagt Allah Ta'ala, so sind meine Zeichen. So sind meine Zeichen und meine Worte zu dir gekommen. Und du hast sie vernachlässigt. Und du hast sie abgelenkt. So wirst du vergessen heute, wie du meine Zeichen vergessen hast. A'udhu billah. A'udhu billah, was wir alles verpassen. Du verpasst die Glückseligkeit in hier und auch bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und so viele Leute, wir leben in einer schwierigen Zeit. Ist es richtig? Die Zeit heutzutage ist nicht wie damals. Damals hat man ein einfaches Leben gehabt. Und zwar haben die Menschen Probleme und mit Luxussachen. Sie müssten in der Kälte, sie hatten keine elektrische Heizungen gehabt. Sie hatten keine Klimaanlagen gehabt. Sie hatten nicht so schöne Sessel und sie haben nicht so schön DVD und Fernseher und Internet und solche Luxussachen. Aber sie waren ruhiger. Sie waren besser im Glauben als wir. Sie waren fester im Glauben als wir. Heutzutage hat uns die neue Technologie so vieles gegeben. Internet und so viele Telekommunikationstechnologien und so viel Heizung und Klima und alles Mögliche und hochentwickelte Waffen, aber die Menschen haben nicht die Glückseligkeit erreicht. Keiner hat das bekommen. Wir leben in einer schwierigen Zeit. Und schwieriger als damals in Sache von Versuchungen. Allah Ta'ala hat uns in dieser Zeit erschaffen, aber dafür hat er uns geprüft mit vielen Begierden und Gelüsten und so viele Versuchungen, die um uns sind. Und der Kluge und der Beste unter uns und der Angesehenste bei Allah Ta'ala ist derjenige, der auf dem geraden Weg festhält. Trotz aller Versuchungen geht er auf dem geraden Weg von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Das ist der Beste. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagt über ihn: سيأتي زمان على أمتي القابض فيه على دينه كالقابض على الجبر. Es wird eine Zeit für meine Nation kommen. Derjenige, der auf seine Religion festhält, als hätte er auf eine glühende Stein festgehalten. So hat er das beschrieben. Als hättest du auf eine glühende Stein festgehalten. Und das ist diese Zeit. Und deswegen, ich gebe euch, liebe Brüder und Schwestern, den Ratschlag, dass wir standhaft und geduldig bleiben, damit wir den Wohlgefallen Allahs erreichen. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, über die Listen und die Pläne des Satans, wie er die Menschen, Muslime und Nicht-Muslime, in die Irre bringt. Unser Feind Nummer eins, derjenige, der ihn tötet und derjenige, der ihn zerstört, er kriegt nicht 10 Millionen Dollar, er kriegt 10 Millionen Hasanat von Allah, Paradies. Das ist der Satan. Der Satan, dein erster Feind, er kommt in dein Blut rein, ohne dass du merkst. So hat uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt. Er kommt und er flüstert. Er zeigt dir das Gute, schlecht. Und er zeigt dir das Schlechte, gut. Wenn du an die Reue denkst, oh, ich bin heute am Sonntag in der Nomoschee gewesen, oh, ich habe einen Unterricht gehört, ich will bereuen, reicht mir mit diesen verbotenen Sachen, die ich immer mache, reicht mir mit diesem Haram-Geld, dieses verbotene Geld, was ich hatte, reicht mir, jetzt will ich bereuen. Da kommt der Satan, oh, was willst du da machen? Gleich heute Abend wirst du das in deinem Kopf haben. Was willst du machen? Die schöne Freundinnen lassen? Die schöne Blonden lassen? Und du willst auf einmal den Islam praktizieren? Und auf einmal macht dir das hässlich und das andere schön. Du bist noch jung. Lebe dein Leben. Wenn du 50 Jahre erreichst oder 60 Jahre erreichst, da kannst du bereuen. Aber lebe, du bist doch 18, 17. Lebe dein Leben. Und da hörst du sein Flüstern. Wenn du keinen Antikörper hast in deinem Körper, wenn du nicht diese Antiviren hast, dann wirst du krank. Dann kriegst du eine religiöse Grippe. Und du musst ein Antibiotika bestellen. Und die Antibiotika findest du nicht in der Apotheke, sondern in solche Sitzungen. Hier kriegst du dein Antibiotikum. Nimm das mit nach Hause. Dein Penicillin ist A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Du zerstörst ihn. Nimm Zuflucht bei Allah von dem gehassten Satan. Sag, du willst mich in die Irre bringen. Ich will Allahs Wohlgefallen erreichen. Ich will das Gute verrichten und das Schlechte verwehren. Und dein zweiter Antibiotikum ist die Umgebung. Deine Freunde, deine Bekanntenkreis, nicht diejenigen, die dich zu Diskotheke einladen, sondern diejenigen, die dich zur Moschee einladen. Nicht diejenigen, die dich, wal'iyadu billah, in eine Sitzung einladen, wo es getrunken wird und wo Frauen, nackte Frauen und sowas gibt, sondern diejenigen, die dich dahin einladen, da wo Allah erwähnt wird. Da wo du hörst, was auf dich zukommt. Deine Umgebung. Du bist, wenn du noch Sünder bist, wenn du noch nicht zurückgekehrt bist. Du bist wie eine glatte Stein, die ganz verschmutzt ist. Von außen. So stell dir das mal vor. Eine glatte Stein, die ganz schmutzig und so viel Dreck hängt an diesem Stein. Und es ist zwar fest, sehr fest. Und mehrere Schichten sogar haben sich auf diesem glatten Stein gebildet. Schichten. Das heißt, damit das Licht in deinem Herz reinkommt, da muss er so viele Schichten durch. Aber die Schichten sind zu dick. Du kriegst das nicht mit. Die Koranverse werden gelesen und verlesen. Sie gehen von hier rein und hier raus. Sie gehen nicht zu deinem Herz. Weil dein Herz ist mit vielen Schichten. Du bist wie diese glatte Stein, die mit vielen Schichten Dreck ist. Du musst dich in eine gute Umgebung schmeißen lassen. Wie? Genauso wie wir diese glatte Stein, die schmutzig ist, in einem Fluss schmeißen, reinschmeißen. Und der Fluss fließt. Und der Stein ab und zu stoßt sie sich mit einem anderen Stein. Ab und zu. Und wir befolgen diesen Stein. Wir beobachten die Wege von diesem Stein. Nach ein paar Tagen, nachdem dieser Stein mit vielen anderen gestoßen hat, was ist auf einmal glänzend? Glänzt durch dieses Stoß. Glänzt und schön sauber und wieder glatt und sauber, wie es damals war. Der Fluss ist diese Sitzung. Die anderen Steine sind deine Brüder, die dir Ratschläge geben, die dich erinnern, wenn du dich nicht in unserem Fluss dich schmeißen lässt, dann bleibst du in einem schmutzigen Ort. Das ist der Ort der Sünde. Und der Islam ist nicht nur in der Moschee. Nicht, dass du die Moschee verlässt und sagst, ey, jetzt, als hättest du ein Kleid angehabt und du machst das aus, du ziehst das aus, sagst jetzt die Religion, Schluss mit der Religion, jetzt gehe ich. Nein. So ist unser Islam nicht. Der Islam, du musst Muslim sein, indem du dein ganzes Leben in Allahs Wohlgefallen verbringst. Deine Arbeit, deine Schule, dein Studium, in deinem Bekanntenkreis, mit deiner Familie, da wo du bist, auch in deiner freien Zeit, überall gedenkst du Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben gesagt, dass dieser gehasste Satan uns die Sünden manchmal schön zeigt und die schlechten immer und die guten Taten immer schlecht, wal'iyadu billah, zeigt. Und wir haben über die großen Sünden erzählt. Der Satan versucht am Anfang dich immer in den großen Sünden ertrinken zu lassen, dass du dich ertrinkst. Aber wenn er das nicht schafft, dann geht er und er beschäftigt dich mit den kleinen Sünden. Ich habe euch das letzte Mal versprochen, dass ich euch ein Hadith lese, der uns viel Angst macht. Ein Hadith gesund. Und ein gesunder Hadith bei Bukhari, Sahih al-Bukhari. Und dieser Hadith erzählt uns, was sind die Folgen von den großen Sünden, Was ist die Strafe nach dem Sterben? Was ist die Strafe von demjenigen, die große Sünden begehen? Sie erreichen noch nicht den Jenseits. Nein, im Grab. Ihre Seelen, wie sie bestraft werden, die Seelen kehren zu Allah. Sie sind im Griff. Aber manche leben ein schönes Leben. Manche anderen leben ein ganz schlimmes Leben. Diejenigen, die große Sünden begehen, bekommen so vieles. Und dazu gehört dieser Hadith von heute. Hadith ist von dem Gefährten Samura ibn Jundub überliefert. Er erzählt uns, der Gesandte Allahs pflegte seinen Gefährten oft zu fragen, hat jemand von euch etwas geträumt? Derjenige, der Allah dafür bestimmt hat, erzählte von seinem Traum. Eines Morgens erzählte er uns. Erster Satz. Muhammad s.a.w. war das seine so Sitte. Immer am Morgensgebet, nachdem sie Morgensgebet verrichten, dann dreht sich um, nachdem er Allah ta'ala erwähnt und so. Er sagt, und? Hat jemand von euch einen Traum gesehen? Manchmal erzählt jemand einen Traum und er bekommt die Deutung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das sehr, sehr gut beherrscht. Die Deutung der Träume. Und wir haben das in mehreren Überlieferungen festgestellt. Aber einmal, das war dieses Mal, keiner hat was geträumt. Aber da hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, aber ich habe heute Nacht was geträumt. Ich werde euch das erzählen. Und der Traum des Prophetes ist nicht irgendein Traum. Wenn der Traum bei einem Prophet ist, das ist eine wahre Sache, eine Tatsache, die geschieht. Und sogar eine Offenbarung Gottes. So wie der Traum von Ibrahim, alayhis salam. Was hat er denn geträumt? قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إبراهيم ruft seinen Sohn und sagt, lieber Sohn, mein lieber Sohn, ich habe im Traum gesehen, dass ich dich schlachte. Was meinst du? Da sagt Ismail عليه السلام, قال يا أبت افعل ما تومر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Oh, mein lieber Vater, mach, was dir befohlen wurde. Merkst ihr das? Was dir befohlen wurde. Es war immer bekannt, dass der Traum der Propheten eine Tatsache, eine Offenbarung von Gott. Und das war eine große Prüfung. Eine große Versuchung für Ibrahim. Aber er hat es bestanden. Und sogar mit eins. Richtig bestanden. Er hat nicht verzögert. Das Einzigste ist, er hat seinen Sohn danach gefragt. Was meinst du? Aber sein Sohn hat auch bestanden. Auch mit eins. Und deswegen sind sie die Besten von den besten Propheten, die Allah Ta'ala erschaffen hat. Er sagt ihm, oh mein lieber Vater, mach, was dir befohlen wurde. Du findest mich wahrlich von den Geduldigen. Er hat nicht gesagt, ich bin geduldig. Ich bin von den Geduldigen. Das heißt, der Geduld ist bei mir richtig, richtig in den Wurzeln. Mach. Und sogar, wenn du mich schlachten willst, dreh mich mit dem Gesicht nach unten und schlachte mich von hier, damit du nicht mein Gesicht guckst und dass du Barmherzigkeit in deinem Herz bekommst und dass du dich verzögerst. Mach! Und dann wollte er das machen. Allah Ta'ala sagt ihm, Ya Ibrahim, قد صدقت الرؤيا. Du hast den Traum verwirklicht, O Ibrahim. Und was? Der will schneiden und der will schlachten, aber der Messer funktioniert nicht. Die Naturgesetze gelten nicht mehr. Alle Gesetze, die du kennst, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie erschaffen. Warum wunderst du dich denn, wenn wir über Paradies sprechen und wenn wir über die Hölle sprechen, über die Strafe im verborgenen Welt sprechen? Warum wunderst du dich da? Es gibt so viele Naturgesetze. Allah ta'ala macht sie ungültig. Auch Newton-Gesetz. Auch diese Gravitationsgesetz. Alles Mögliche. Allah hat diese Gesetze erschaffen. Der Messer hat nicht geschlachtet. Und dann hat Allah ta'ala ihm ein Hammel dafür gegeben als Geschenk. Ein Hammel, der 40 Jahre im Paradies gegessen hat. Der kam runter. Der hat ihn runter. Bis jetzt feiern die Muslime diese Gelegenheit einmal im Jahr. Wir haben das in einem Monat und 20 Tagen. Inshallah ta'ala werden wir auch inshallah gerne für Allah subhanahu wa ta'ala ein Hammel schlachten als nachmachen oder als, weil Ibrahim a.s. ein Vorbild für uns ist. So, damit wir richtig zum Thema kommen. Was hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen? Eines Morgens erzählt er uns, jetzt fängt die Rede von unserem Liebling, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, gestern Nacht kamen zwei Personen zu mir und sagten, in einer anderen Überlieferung steht, kamen zwei Engel zu mir. Hier zwei Personen, weil die Überlieferung ist auch bei Imam Ahmed. Gestern Nacht kamen zwei Personen zu mir und sagten, lass uns gehen. Also brach ich mit ihnen auf und wir kamen bei einem Mann an, der auf dem Boden lag, in dem über ihm ein Mann mit einem großen Stein stand. In einer anderen Überlieferung, ein Engel stand vor ihm mit einem großen Stein. Mann oder Engel, es ist dasselbe. Also im Sinn, meine ich. Also brach ich mit ihnen auf und wir kamen bei einem Mann an, der auf dem Boden lag, in dem über ihn ein Mann mit einem großen Stein stand. Er warf den Stein auf den Kopf des anderen Mannes hinunter und zerschmetterte ihn. Der Stein rollte weg und der Werfende ging ihm hinterher und brachte ihn zurück, dessen Kopf wiederhergestellt war. Der andere, sein Kopf ist wieder, nachdem er zerfallen war, ist wieder hergestellt. In der Zeit, wo er die Stein nochmal holt. Dann setzte er fort, dasselbe zu tun. Er schlägt ihn die ganze Zeit mit diesem Stein. Er zerschmettert ihm den Kopf und er geht wieder das Abholen und das Gleiche und wieder das Gleiche. Und er ist die ganze Zeit in der Strafe. Ich dachte, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah, wer sind diese beiden? Meine beiden Begleiter sagten zu mir, geh weiter, geh weiter. So gingen wir weiter und kamen bei einem Mann an, welcher flach auf seinem Rücken lag. Mit ihm war ein Mann, welcher über ihm stand und einen Eisenhacken in seiner Hand hielt. Er streckte den Hacken in die eine Seite seines Mundes, von hier, von der Seite. Er steckte den Haken in die eine Seite seines Mundes und riss jene Seite seines Gesichts bis nach hinten zu seinem Nacken auf. Dann riss er seine Nase ebenso von vorne nach hinten auf und seine Augen von vorne nach hinten. Dann tat er dasselbe auf der anderen Seite. Dann tat er dasselbe auf der anderen Seite des Gesichtes. Er hatte kaum die eine Seite beendet, als die erste Seite wiederhergestellt wurde. Also, der Mann ist auch immer ständig auf der Straße. Also ging er zurück zur anderen Seite und begann von neuem. Ich sagte, Subhanallah, Wer sind diese beiden? Meine beiden Begleiter sagten zu mir, geh weiter, geh weiter. Also gingen wir weiter und kamen bei etwas an, das wie ein Lehmofen aussah. Ein ganz, ganz großes Ofen. Ich glaubte, er sagte, in ihm war es sehr laut und man hörte viele Schreie. Wir schauten hinein und darin waren nackte Männer und Frauen mit Flammen, die von unterhalb auf sie zukamen. Als die Flammen sie erreichten, schrien sie laut. Ich fragte, wer sind diese Leute? Meine beiden Begleiter sagten zu mir, geh weiter, geh weiter. Wir gingen weiter, bis wir zu einem Fluss aus Blut kamen. Ein Mann stand in der Mitte des Flusses und auf dem Damm war ein Mann, der einige Steine vor sich hatte. Der Mann im Fluss näherte sich ihm. Doch als er versuchte hinauszusteigen, steckte der Mann auf dem Damm ihm einen Stein in den Mund und schubste ihn zurück. Jedes Mal, wenn der Mann im Fluss versuchte hinauszusteigen, warf der Mann auf dem Damm ihm einen Stein in den Mund und schickte ihn zurück. Ich fragte, wer ist das? Meine beiden Begleiter sagten zu mir, geh weiter. Geh weiter. So gingen wir weiter und kamen bei einem hässlichen Mann an, mit der abstoßendsten Erscheinung, die ihr je gesehen habt. Neben ihm war ein Feuer. Er zündete es an und lief drumherum. Ich fragte, wer ist das? Meine beiden Begleiter sagten, geh weiter. Geh weiter. So gingen wir weiter und kamen zu einem Garten mit tiefen Grünen und dichter Vegetation mit allen Arten von Frühlingsfarben. Inmitten des Gartens war ein sehr langer Mann, so lang, dass ich kaum seinen Kopf sehen konnte. Um diesen Mann waren mehr Kinder, als ich je zuvor gesehen hatte. Ich fragte, wer ist das? Wer sind Sie? Meine beiden Begleiter sagten zu mir, geh weiter, geh weiter. So gingen wir weiter, bis wir an einem hohen Garten ankamen. Größer und herrlicher, als ich je zuvor gesehen habe. Meine beiden Begleiter sagten zu mir, geh hinauf in ihn. So gingen wir hinauf in ihn. In eine Stadt, die aus goldenen und silbernen Ziegelsteinen gebaut worden war. Wir kamen am Tor der Stadt an und baten um Öffnung. Und wir wurden eingelassen. Dort trafen wir Menschen mit einer Körperhälfte, die schöner war als alles, was ihr je gesehen habt. Und die andere Hälfte hässlicher als alles, was ihr je gesehen habt. Meine zwei Begleiter befahlen ihnen, geht und springt in den Fluss. Es gab einen Fluss, der durch die Stadt floss, dessen Wasser weißer als Milch war. Sie gingen und taten, was ihnen befohlen wurde, und kamen in bester Form zurück, da alle Spuren der Hässlichkeit von ihnen entfernt wurden. Meine beiden Begleiter erzählten mir, dies ist das Paradies von Aden, und dies ist dein Platz. Ich schaute hoch und sah einen Platz, der aussah wie weiße Wolken. Meine beiden Begleiter sagten zu mir, dies ist dein Platz. Ich sagte zu ihnen, Möge Allah euch beide segnen. Lass mich hineingehen. Sie sagten, jetzt ist nicht die Zeit für dich hineinzugehen. Es ist noch nicht. Ich sagte, jetzt fängt das an. Schlüssel. Jetzt öffnen wir alle Deutungen. Ich sagte, ich habe heute Nacht viele Wunder gesehen. Was ist die Bedeutung von allem, was ich gesehen habe? Sie sagten, wir werden dich aufklären. Der erste Mann, den du gesehen hast und dessen Kopf mit einem Stein zerschlagen wurde, ist der Mann, welcher den Koran studierte, jedoch weder zitierte und praktizierte. Und er ist derjenige, der die vorgeschriebene Gebete vernachlässigte. Allahu Akbar. Habt ihr das gehört? Der erste Mann, den du gesehen hast und dessen Kopf mit einem Stein zerschlagen wurde, ist der Mann, welcher den Koran studierte, jedoch weder rezitierte und praktizierte, und er ist derjenige, der die vorgeschriebenen Gebete vernachlässigte. Der Mann, den du gesehen hast, als ihm das Gesicht von Mund, von der Nase und den Augen von vorne nach hinten aufgerissen wurde, ist der Mann, welcher am Morgen aus seinem Haus herausgeht und so viele Lügen erzählt, dass sie über die ganze Welt verbreitet werden. Die nackten Männer und Frauen, welche in etwas wie einem Tanur, wie der Ofen, waren, sind die Ehebrecher und die Ehebrecherinnen. Und der Mann, welchen du im Fluss schwimmen gesehen hast und dem die Steine in den Mund geworfen wurden, pflegte Zinsen zu verzehren. Die hässlich aussehende Person, welche du gesehen hast, wie sie das Feuer angezündet und es umkreist hat, ist Malik, der Torwächter der Hölle. Der lange Mann im Garten ist Ibrahim, sallallahu alaihi wasallam. Und die Kinder um ihn herum sind all die Kinder, welche die Zustand der Fitra, welche im Zustand der Fitra gestorben sind. Was ist dieser Zustand der Fitra? Das ist dieser natürliche Zustand eines Menschen, wie er geboren ist. Er weiß nicht das Gute und das Schlechte. Er ist schuldlos, schuldfrei. In uns drin steckt und steht, jeder Mensch kennt seinen Schöpfer. Egal wie du bist, so sind wir in diesem Zustand erschaffen. Alle Menschen, Muslime und Nicht-Muslime. Wo du geboren bist, du erkennst Allah. Das sind die Kinder, die gestorben sind in Kindheitszeit. Sie sind mit Ibrahim in diesem schönen Garten und sie sind um Ibrahim a.s. Da haben sie ihn gestoppt, Muhammad s.a.w. Um ihn zu fragen, weil das ist eine Neuigkeit für sie. Dann sagen sie ihm, und die Kinder von Mushrikin, einige der Muslime fragten, o Gesandter Allahs, was ist mit den Kindern von Mushrikin? Die Kinder von den Ungläubigen, die Kinder von den Beigesellern, wo werden sie sein? Werden sie in der Hölle sein oder im Paradies? Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, die Kinder der Mushrikin sind auch da. Sie sind auch da. Und die Leute, weiter jetzt die Deutung, und die Leute, welche mit einer schönen und einer hässlichen Körperhälfte erschienen, sind jene, welche die guten Taten mit den anderen schlechten Taten vermischten. Doch Allah vergab ihnen. So ist Ende von diesem Hadith. Stoppen wir kurz, für kurze Zeit, bei dem ersten Mann, der mit dem Stein auf den Kopf zerschlagen wurde. dieser Mann, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagt uns, das ist derjenige, der den Koran studierte. Er weiß, was im Koran ist. Und er rezitiert das nicht. Kriegst du keine Angst? Rezitierst du den Koran jeden Tag? Du darfst den Koran nicht lassen. Jeden Tag muss jeder von uns Koran lesen. Morgens und abends. Lies mal, auch wenn es um eine Seite ist. Aber immer. Das hängt von deiner Kraft ab. Wie du bist. Und wie du kannst. Aber Vorsicht, dass du zu denjenigen gehörst, die Allah nicht erwähnen. Du musst den Koran rezitieren. Zu Hause und in den Moscheen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, القلب الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب. Derjenige, der nichts vom Koran drin hat, der ist wie ein unbewohntes Haus, wie ein zerstörtes, unbewohntes Haus. Eklig, ekelhaft und schmutzig und mit vielen, vielen Schmutz und Tieren und unreine Substanzen. So sieht ein unbewohntes Haus. So ist dein Herz, wenn du den Koran hinter dir lässt. Rezitiere den Koran, aber praktiziere das auch. Sei nicht von denjenigen, die den Koran mit dem Hals und mit ihrem Mund rezitieren, aber ihre Hände und ihre Füße und der Körper, den ganzen Körper, lebt nicht nach dem Koran. Das ist das Licht, was Allah Ta'ala uns gegeben hat. Wenn du dieses Licht nicht in Hand hast, dann läufst du in den Finsternissen ohne Lampe, ohne Beleuchtung. Dann verlierst du den Weg. Dann weißt du gar nicht wohin. Wo gehst du hin? Du läufst in den Finsternissen. Und wenn du den Koran hast, dann zeigt er dir den Weg zu Allah Ta'ala. Und Vorsicht! Am Weg Allahs hängen viele Türen und viele Wege des Satans. Deswegen, wenn du in Finsternissen gehst, dann gehst du in die Tür von Shaitan rein und du weißt gar nichts. Dann lasse den Koran nicht. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, daraballahu mathalan. Allah Ta'ala hat euch ein Beispiel gegeben für seinen geraden Weg. Wie? Ein Mann, der ganz, ganz, ganz vorne in einer Strecke sich befindet. Ganz vorne. Und um diese Strecke, in den beiden Seiten, gibt es zwei Mauern. Und an den Mauern hängen Vorhänge. Vorhänge. Und hinter dem Vorhang gibt es eine Tür. Du verlässt dann die Strecke. Und der Mann, der vorne ist, er ruft alle Leute, kommt her, kommt zu mir. Und Vorsicht, guckt nicht auf die Vorhänge. Weil wenn ihr guckt, ihr werdet rein und dann werdet ihr den Weg verpassen. Und dann geht ihr in der Irre und dann kommt ihr schwer zurück. Also, was passiert da? Du musst vorne gucken und weiter und weiter und guck nicht auf die Vorhänge. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, der Rufer ist Al-Quran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Mauer sind die Grenze Allahs, seine Gebote und seine Gesetze. Die Vorhänge sind die Schritten des Satans, wie er uns zieht. Und die Türen hinter den Vorhängen sind die Wege des Satans. Vorsicht! Du befindest dich in dieser Strecke. Dann lasse den Ziel in deinem Kopf und lebe und geh danach. Und er sagt, das ist derjenige, der die vorgeschriebenen Gebete vernachlässigt. Wallahi, das ist eine Abmachung und ein Abkommen zwischen dir und Allah. Und du musst dein Abkommen mit Allah subhanahu wa ta'ala halten. Und du musst dein Versprechen halten indem du die Gebete machst. 5 Gebete in einem Tag. Jedes Gebet ist 10 Minuten Zeit. Was ist das? Es ist gar nichts gegenüber Allah, der dir die Gesundheit gegeben hat, der dir Reichtum gegeben hat, der dir Kinder gegeben hat und tugendhafte Frau gegeben hat. Und du siehst 5 Gebete als wenig, als viel für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn dein Arbeitsgeber dir 1.000 Euro pro Monat gibt, dann arbeitest du hart. Ha? Aber Allah ta'ala hat dir Gesundheit gegeben, hat dir Verstand gegeben. Du bist, alhamdulillah, beschützt von schlimmen Krankheiten. Danke Allah ta'ala, indem du im Dienst, und wenn du im Dienst, das ist für deinen Nutz. Allah braucht nicht unser Gebet, aber er prüft uns, damit er sieht, wer der Beste unter uns ist, wer ihn ablehnt und wer ihm folgt. Und sei nicht von denjenigen, die das Gebet vernachlässigen, sonst brichst du die Verbindung zwischen dir und Allah. Und da kriegst du deine Gebete und dein Bittgebete erfüllt. Und die anderen, wal'iyadu billah, derjenige, dessen Gesicht zerrissen wurde, wer war das? Der Lügner. Lüge ist eine der großen Sünden. Muhammad s.a.w. wurde gefragt, ja Rasulallah, der Gläubige, klaut? Er sagt ja. Und dann wurde er gefragt, also klaut der Gläubige? Dann sagt er ja. Und dann sagen sie ihm, und macht der Gläubige Unzucht, also mit Frau schlaft? Er sagt ihm ja. Und dann wurde er gefragt, lügt der Gläubige? Er sagt nein. Nein. Jemand, der lügt, der hat nichts mit Glauben zu tun. Er hat nicht diese Stufe gläubig, Mu'min. Mu'min erreicht zuerst, wenn du nach den Geboten Allahs gehst. Was meinen die Gefährten damit? Kann sein, dass der Gläubige glaubt? Es kann sein. Ein Fehler, was einer macht. Das ist schlimm. Aber Allah Ta'ala, wenn er bereut und die Rechte zurückgibt, er verzeiht. Und kann es sein, dass der Gläubige Unzucht begeht? Kann sein. Aber kann das sein, dass ein Gläubiger lügt? Nein. Lügen ist kein Charakter der Gläubigen. Das heißt, wenn du lügst, dann weißt du heute, dass du nicht diese Stufe des Gläubigen erreichst. Wenn du von den Lügnern bist. Es gibt nicht weiße Lüge und schwarze Lüge, wie manche sagen. Ah, Kadib Abiyad. Schwarze Lüge. Das ist doch gar nichts. Ich habe mit jemand einen Termin ausgemacht und ich bin nicht zum Termin gegangen. Und weil damit er nicht traurig wird, habe ich ihn danach angerufen. Weißt du, meine Eltern kamen zu mir und ich konnte nicht raus und da Lüge. Und er denkt, dass er damit was Gutes tut. Nein, nein, es gibt keine weiße Lüge und schwarze Lüge. Lüge heißt Lüge und du darfst nicht lügen. Und der zweite und der dritte, da waren die Frauen und Männer, die wal'iyadu billah nackt in den Flammen waren. Das sind wal'iyadu billah az-zunat waz-zawani. Das sind die wal'iyadu billah, die Unzucht begehen. Und der hässlich aussehende Person, das war Malik, der Wächter von der Hölle. Aber was uns auch interessiert, diejenigen, die Hälfte der Körper war, hässlich. Und zweite Hälfte war schön. Das sind diejenigen, die gerade 4 haben. In der Note haben sie gerade 4. Sie waren so und so. Manchmal macht er Sünde, manchmal ist er gut. Sünden gut, Sünden gute Taten, Sünde gute Taten. Und die Sachen sind bei ihm vermischt. Dann kommt er mit zwei Hälften. Aber Allah Ta'ala vergibt ihnen. Vergibt dem er will. Allah vergibt dem er will. Und darüber haben wir Surat al-A'raf. Es gibt Leute am Tag der Auferstehung, die kommen in Paradies rein. Und es gibt Leute am Tag der Auferstehung, die kommen in die Hölle rein. Es wird Leute geben, die weder in Paradies reinkommen, noch in die Hölle. Wo? Sie bleiben in einem Ort dazwischen. Dieser Ort heißt Al-A'raf. Al-A'raf. Da warten sie auf die Entscheidung Allahs auf sie. Allah Ta'ala beschreibt uns diese Leute, wie, was sie da machen und was sie sagen, was sie von Angst haben. Sie sagen, Allah Ta'ala sagt, وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. Und auf den A'raf gibt's Leute und Männer, die da stehen. Und sie kennen alle beide Gruppen. Gruppe des Paradieses und Gruppe der Hölle. Von ihren Gesichtern. Was machen sie da? وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. Sie rufen und sie riefen die Paradiesbewohner. Was sagen sie ihnen? An salamun alaikum. Salam, Friede sei mit euch. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Sie sind nicht reingekommen, weil sie nicht auf Dunya, auf diesseitigem Leben, immer gewünscht haben. Und ihre Hoffnung war nur Geld und Geld und diesseitigem Leben. Deswegen sind sie rein, sagen sie. Wa idha surifat absaruhum. تلقاء أصحاب النار قالوا und wenn sie auf den Höllenbewohner gucken, dann sagen sie ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. Unser Herr, mache uns nicht zu den ungerechten Volk. Lass uns nicht mit diesen Leuten. Also sie haben Angst. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. Diese Leute von A'raf, die Gelehrte des Islams sagen, Allah Ta'ala wird ihnen vergeben. Ihre Hasanat, gute Taten, sind gleich in der Anzahl wie es Sayyiat. Die Waage steht so. Nicht, steht richtig. Er hat Hasanat gemacht und er hat Sayyiat gemacht. Allah Ta'ala vergibt ihnen die Sünden. Möge Allah uns alle unsere Sünden vergeben und uns alle verzeihen. Möge Allah uns zu denjenigen machen, die zu Allah Ta'ala nahe sind. Gar nicht zu den A'raf-Leute und gar nicht zu den Höllenbewohner-Leute. Wir wollen die Leute sein, die viel Hasanat verrichtet haben. Möge Allah Ta'ala uns und unsere Eltern verzeihen und vergeben. Möge Allah Ta'ala unsere Eltern recht leiten. Möge Allah Ta'ala uns auf dem festen Glauben befestigen. Möge Allah diese Gesichter immer vermehren. Möge Allah Ta'ala uns segnen und unsere Sitzung segnen. Möge Allah Ta'ala unsere Sitzung von jedem Irregehende beschützen und bewahren. Möge Allah Ta'ala unsere Sitzung von jedem Neuerungträger bewahren. Möge Allah Ta'ala unsere Sitzung von jedem Satan, von den Menschen sowie von den Dschinn bewahren. Möge Allah Ta'ala uns alle zusammen lassen. Möge Allah Ta'ala uns auf seinem richtigen Weg befestigen. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin.